Im Norden im Schnee, wenn die eisige Kälte droht. Wir ziehen unseren Weg und wir sind verroht. Wir liegen im Süden im Sand, Hitze ist der ärgste Feind. Glaubten wir auf manchen Schwur, Heimweh trifft und vermeint. Wir liegen im Osten im Schlamm, wo der kalte Regen droht. Hielten inne, zogen fort und wir sind schon längst verroht. Wir haben den Westen gesehen, doch das Herz weilt hier im Land und ein Lied trägt dessen fort in die Ewigkeit verbannt.